was willst du starten? Willst du mich verarschen? Wieder mal ein mieser Tag, wieder mal verschlafen. Wir haben Soldaten, 74 Schuppaten, Banditen, die dich jagen, kriegen und begraben. Spiele nicht den Narren, geh spiel am Automaten. Kripo, Depo am Blasen, von der ISO ein Schaden. Ich will Mietwagen fahren, also gib mir deine Daten. Und danach gehen wir dein Haben im Casino verbraten. Ich bin Hasuna, Nicke, Max, Charmuta. Was für U-Haft, ich war Hayabusa, du Loser. Wen nennst du Bruder? Danke, mir geht's super. Yeah, Halleluja, Vodka, Maracuja, Nokia, Luna. Hasuna ist startklar, Hakuna Matata. Ein cooler Araber, heißt, gib dein Rucksack oder drück Schutz ab. Du bist nicht Salvatrucha, du Lutscher. Zeig mir deine Beats, Digga, keiner, der mich bockt. Doch ich will MCs, leider keiner, der mich bockt. Wir wollen Beef, aber keiner hier hat Bock. Keiner hier hat Bock, keiner hier hat Bock. Digga, bock nicht, das Weed hast du raus, Digga, bock nicht. Die engen Jeans zieh lieber aus, weil die bockt nicht. Pump die Musik besser laut, weil sonst bockt's nicht. Komm, wir fliegen im Kopf. Deine Frau, diese Schlampe, ist nonstop am Nörgeln. Junge, ich glaub, du musst bumsen. Du hast das Gefühl, dass die Tür dich nicht ernst nimmt. Junge, ich glaub, du musst pumpen. Renn für dein Brot, kämpf bis zum Tod. Oder hast du Pussy, deine Menstruation? Grinst nicht so dumm, sonst pimpslapp ich dich. Rückhand mit Slice in dein Pimmelgesicht. Hasch-Zigaretten, ein Liter Shivas, haften und rappen. Lass meine Vita, Bargeld am Lächeln. Grün, Gelb und Lila, Krise nie wieder. Gib mal'n Beat, ja. Schwarzschimmel, Ausfüller, Marktlücken, Faustficker. Jeden Tag ist Chill-Out, Digga, auf sicher. Was für ein Leben, nichts, was mir nicht gefällt. Tick, Haze, leb schnell, Digga, fick die Welt. Zeig mir deine Beats, Digga, keiner, der mich bockt. Doch ich will MCs, leider keiner, der mich bockt. Wir wollen Beef, aber keiner hier hat Bock. Keiner hier hat Bock, keiner hier hat Bock. Digga, bock nicht, das Weed hast du raus, Digga, bock nicht. Die engen Jeans zieh lieber aus, weil die bockt nicht. Pump die Musik besser laut, weil sonst bockt's nicht. Komm, wir fliegen im Cockpit. Heute ist Party, alle Fotzen sollen kommen. Digga, 23 Uhr und ich kotz vom Balkon. 24 Uhr, ich rauch Ort durch die Bronx. Geh mal weg vom Computer, ich hab Bock auf mein Song. Post, mein Name ist Programm in der Heimatstadt. Bruder, hast du das über ein Jahr in Einzelhaft? Einfach krass. Komm in deine Cypher geplatzt mit 2 Promille. Ich bin Knüller, aber bleib auf dem Takt. Zwei ganze Hasch auf klein und verpackt. Wenn die Polizei fragt, alles Eigenbedarf. Keine Zeit für den Knast, die Leitung sie knackt. Denn mein Profil hat in die Beschreibung gepasst. 30 Karat, Shawarma und Zahnstocher. Ich schreib mit dem Part locker, mach hier nicht auf Hardrocker. Ex ein Glas Wodka und fall fast vom paar Hocker. Sah zu der Vierstammkunde bei Grasshopper. Zeig mir deine Beats, Digga, keiner, der mich bockt. Doch ich will MCs, leider keiner, der mich bockt. Wir wollen Beef, aber keiner hier hat Bock. Keiner hier hat Bock, keiner hier hat Bock. Digga, bock nicht, das Weed hast du raus, Digga, bock nicht. Die engen Jeans zieh lieber aus, weil die bockt nicht. Pump die Musik besser laut, weil sonst bockt's nicht. Komm, wir fliegen im Cockpit. Lass mich vorstellen, Schwaber zu Neutag, ich bin Startklar, du Opfer, fick dich paar Mal und nochmal, den Blondjob vom Ostblock geht's gut, meine Faust will mit deinem Gebiss ein Block on the Wu, ich mach 360 Grad Blick und seh kein MC, ich zerleg deine Freaks, das ist 1030 Wien, das ist Straßenbande Hamburg, Jam bleibt am Beat, es wird bitter für euch, wenn ihr nur die Gangzeichen sieht, ich trag Kreuz um den Hals, bin in Euros verknallt, und für diese Liebe bin ich bester Freund von Gewalt, Bruder Killer ist Modus, wie's das im Phonebook, der Wiener ist Mortus, hat Lila im Fokus. Deutschland sagt, Junge, du musst weg hier, verdammt. Der letzte Österreicher, der hier war, hat Weltkrieg gemacht. Gib mir 6 Liter Fass, East Block ist im Haus. Puto 187 with my Kurats in your mouth, Kurvo. Zeig mir deine Beats, Digga, keiner, der mich bockt. Doch ich will MCs, leider keiner, der mich bockt. Wir wollen Beef, aber keiner hier hat Bock. Keiner hier hat Bock, keiner hier hat Bock. Digga, bock nicht, das Weed hast du raus, Digga, bock nicht. Die engen Jeans zieh lieber aus, weil die bockt nicht. Pump die Musik besser laut, weil sonst bockt's nicht. Komm, wir fliegen im Cockpit. Jetzt noch so ein.